Kapitel 4 Staatliches Geld. Nach dem Ersten Weltkrieg ging die Ära zu Ende, in der monetäre Mittel durch den freien Markt gewählt wurden, und es begann die Ära des staatlichen Geldes. Während Gold bis heute das globale Währungssystem stützt, prägen staatliche Erlasse, Entscheidungen und geldpolitische Vorgaben die monetäre Realität der Welt mehr als alle anderen Aspekte individueller Auswahlmöglichkeiten. Die allgemeine Bezeichnung für staatliches Geld ist Fiat-Geld, abgeleitet vom lateinischen Wort für Dekret, Verordnung oder Genehmigung. Es ist wichtig, sich von Anfang an zwei wichtige Fakten über staatliches Geld zu verdeutlichen. Erstens gibt es einen sehr großen Unterschied zwischen staatlichem Geld, das gegen Gold einlösbar ist, und nicht einlösbarem staatlichen Geld, auch wenn beide vom Staat verwaltet werden. Unter einem Goldstandard ist Geld wie Gold zu betrachten. Der Staat übernimmt ganz einfach die Verantwortung für die Prägung von Standardeinheiten des Metalls oder des Druckpapiers, das mit dem Gold besichert ist. Der Staat hat keine Kontrolle über die Versorgung der Wirtschaft mit Gold und jeder ist in der Lage, sein Papiergeld jederzeit in physisches Gold einzulösen und andere Formen und Einheiten von Gold, wie zum Beispiel Goldbarren und ausländische Münzen, für den Handel untereinander zu verwenden. Mit nicht einlösbarem staatlichem Geld hingegen werden Staatsschulden bzw. Staatsanleihen als Geld verwendet und der Staat kann das Angebot nach eigenem Ermessen erhöhen. Sollte jemand andere Geldformen zum Tauschen verwenden oder versuchen, mehr vom staatlichen Geld zu erschaffen, läuft er Gefahr, bestraft zu werden. Die zweite und oftmals übersehene Tatsache ist, dass im Gegensatz zu dem, was der Name andeuten könnte, kein Fiat-Geld ausschließlich per staatlichem Dekret in Umlauf gekommen ist. Das Geld war ursprünglich gegen Gold oder Silber oder gegen Währungen, die in Gold oder Silber abgesichert waren, einlösbar. Das staatliche Papiergeld erlangte seine Verkaufsfähigkeit nur dank seiner Einlösbarkeit gegen verkaufsfähige Geldformen. Der Staat kann per Dekret erlassen, dass man Papiergeld für Zahlungen verwendet, aber kein Staat war in der Lage, diese Verkaufsfähigkeit auf das Papiergeld zu übertragen, ohne zuvor dieses Papiergeld gegen Gold und Silber einlösbar zu machen. Bis heute bewahren alle staatlichen Zentralbanken Reserven auf, mit denen sie den Wert ihrer Landeswährung sichern. Die Mehrheit der Länder hält etwas Gold in ihren Reserven und jene Länder, die keine Goldreserven haben, halten ihre Reserven in Form von Fiat-Währungen anderer Länder, die wiederum durch Goldreserven abgesichert sind. Es befindet sich keine reine Fiat-Währung ohne irgendeine Form der Absicherung im Umlauf. Im Gegensatz zum absolut falschen und zentralen Grundsatz der Staatstheorie des Geldes war es nicht der Staat, der Gold als Geld verordnete, sondern es war das Halten von Gold, was das staatliche Geld überhaupt erst akzeptabel machte. Das älteste überlieferte Beispiel für Fiat-Geld war der Jiaozi, eine Papierwährung, die von der Song-Dynastie in China im 10. Jahrhundert ausgegeben wurde. Ursprünglich war der Jiaozi ein Beleg für Gold oder Silber, aber irgendwann kontrollierte der Staat die Emission der Währung und setzte die Einlösbarkeit aus, wodurch die Geldmenge der gedruckten Währung erhöht werden konnte, bis sie schließlich zusammenbrach. Die Yuan-Dynastie gab 1260 ebenfalls eine Fiat-Währung mit dem Namen Chao heraus und überschwemmte den Bestand weit über die Metallreserven hinaus mit vorhersehbar verheerenden Folgen. Als der Wert des Geldes zusammenbrach, fielen die Menschen in bittere Armut und viele Bauern wurden dazu gezwungen, ihre Kinder an Sklavenhändler zu verkaufen. Staatliches Geld ist also nicht wie Gold, sondern ähnelt den primitiven Geldformen, die in Kapitel 2 behandelt werden, da das Angebot von staatlichem Geld im Vergleich zu seinem Bestand schnell erhöht werden kann, was zu einem schnellen Verlust der Verkäuflichkeit, der Vernichtung der Kaufkraft und der Verarmung seiner Besitzer führt. Insofern unterscheidet es sich vom Gold, dessen Bestand aufgrund der zuvor erläuterten einzigartigen chemischen Eigenschaften nicht einfach erhöht werden kann. Wenn der Staat die Zahlung von Steuergeldern in seiner Währung verlangt, kann dies eine längere Lebensdauer dieses Geldes gewährleisten. Aber nur wenn der Staat in der Lage ist, die schnelle Ausweitung der Geldmenge zu verhindern, kann er den Wert des Geldes vor einer schnellen Abwertung schützen. Beim Vergleich verschiedener nationaler Währungen stellen wir fest, dass die großen und am häufigsten verwendeten nationalen Währungen einen geringeren jährlichen Anstieg ihrer Geldmenge aufweisen als die weniger verkaufsfähigen kleineren Währungen.